We'll be right back. We'll be right back. Kantat von der Sänger von Franz Schubert mit Ave Maria. Also singe wirklich wie ein Engel. Okay, für einen enormen Applaus aus Australien, Mauritius.